aus gesunden Menschen werden lebende Tote. Aus gesunden Menschen werden lebende Tote. Aus gesunden Menschen werden lebende Tote.

Ich bin nicht.